Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Okay, hallo, herzlich willkommen zum Mondsteinflug, dem besten deutschen Sailor Moon Podcast. Heute Meso und Rusty wie immer euren Gastgebern und mit unserem wunderbaren Gast Simone Bauer aus München. Und laut ihrem Blog auf Tumblr ist sie Autorin, Journalistin, Fangirl, fleißigste Rock'n'Rollerin, Höchstfam und München. Es wäre auch toll, einen Podcast zu machen, wie es ist, München zu sein, aber heute ist unser Thema Fandom, deutsches Fandom speziell. Und ja, hallo Simone. Hallo. Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Super. Freue mich auch. Ja, wir würden dir gerne ein paar so ein bisschen Aufwärmfragen stellen, dass wir dich ein bisschen, die Zuhörerschaft, dich ein bisschen kennenlernen. Frage 1 ist so ganz allgemein, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Also im Prinzip, wie glaube ich sehr viele in meiner Generation, meinem Alter, ich habe es einfach nach der Schule geguckt oder beziehungsweise mit einer Freundin bei ihr zu Hause. Wir hatten tatsächlich kein RTL 2, also wir haben das nur schwarz-weiß empfangen. Es ist lange her. Ja. Und ich weiß auch, dass ich halt mir natürlich immer dann die Magazine gekauft habe, um zumindest quasi das aufzuholen, was ich dann natürlich zu Hause sehr schlecht gucken konnte. Ja. Und bin dann immer spezifisch bei gewissen Folgen, wie bei der 110, zu meiner Oma gegangen, damit es dann nochmal ganz alleine in Ruhe direkt vor dem großen Fernseher anschauen zu können. Welches ist die 110? Das ist liebevoll genannte Yuri-Hell, also wenn quasi die Talismane erscheinen. Okay. Also die sehr Haruka Michiru, die dritte Folge. Ja. Genau. Und das war im Prinzip so mein Anfang. Ich habe die Fanbooks gehabt, die habe ich sehr heiß geliebt und so verbuddelt, dass ich sie erst vor ein paar Monaten wiedergefunden habe. Und genau. Und ja. Können wir zur nächsten Frage? Ja. Oder ist denn noch was zu erzählen? Weil ich kann gerne noch erzählen, dass ich zum Beispiel mein Lieblingsinner eigentlich immer Ami war. Und bis dann eben eine gewisse Folge in der dritten Staffel ausgestrahlt wurde, wo ich mich erst einfach so total in Haruka verknallt habe. Und dann kam halt mit Jiro rein und dann war es total um mich geschehen, dass ich halt wusste, okay, es Lieblings-Sailor-Kriegerin ist nicht länger Merkur. Und inzwischen ist es tatsächlich auch bei den Inners auf jeden Fall die Venus bei mir und nicht mehr Merkur. Aber Outers sind der Grund und Haruka und Michiru vor allem, warum ich eigentlich Sailor Moon Fan bin. Und da geht nichts drüber. Ja, Haruka und Michiru sind überall super. Aber die Zugang zu Sailor Venus habe ich eigentlich über die Muse gekriegt. Weil es gibt so tolle Sailor Muse, Sailor Venus. Ja. Das stimmt, ja, das ist es. Und da sind wir eigentlich auch schon gut bei der nächsten Frage, aber die ist eigentlich schon beantwortet, aber wir stellen sie nochmal. Also, wer sind deine Lieblingscharaktere? Haruka und Michiru. Das ist jetzt beantwortet, ja. Okay, dann. Ja, es ist einfach ganz große Identifikation mit Michiru einfach da. Wie gesagt, Haruka werde ich für immer und ewig irgendwie verliebt sein. Und Inners haben zwischendrin, wechseln die auch durchaus mal. Also ich spreche ja auch die Makoto jetzt bei Sailor Moon German, um das schon mal vorwegzunehmen. Zu den Projekten kommen wir, glaube ich, später noch. Deswegen mag ich, die liegen mir alle so einen gewissen Teil am Herzen. Ray ist natürlich auch ganz toll, aber ich glaube, dass mein Charakter tatsächlich sehr viel mit Michiru trifft auf Minako ist und deswegen ist das so. Ja. Okay. Und dann die nächste Frage. Was ist sonst so dein Liebstes an Sailor Moon? Heißt also ein Lieblingsarc oder eine Form oder sonst irgendwas? Also meine Lieblingsform ist definitiv die Musicals, die ich natürlich auch etwas später erst kennengelernt habe. Wobei jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Magazine anguckt, dann auch schon mal sieht, dass da jetzt meine heutigen Lieblingssongs da damals übersetzt worden sind und drin waren. Habe ich damals einfach gar nicht, in dem Alter gar nicht geschnallt. Und tatsächlich bei den Musicals auch die alten Musicals, speziell die Yuka Asami Nao Takagi, Ära, das ist für mich wirklich so einfach auf Haruka Michiru bezogen das Perfekteste. Und danach kommt im Prinzip für mich erst der Anime. wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil ich natürlich, meine Lieblingsfolgen sind alle in der dritten Staffel. Ich mag aber auch, dass sie während Stars einfach wie ein verheiratetes Ehepaar sind. Ja. Und auch vor allem diese Leading Up zu Galaxia, im Prinzip die allerersten Folgen von Stars, wo sie wirklich einfach so eingeschworen miteinander sind. Also das ist für mich der ganz schwierig zu entscheiden, was ich tatsächlich lieber mag. Dieses Ängsting oder dieses verheiratete Ehepaar, wahrscheinlich eher. Meistens kriegt man und sowieso beides. Das stimmt, richtig. Wie findest du die neuen Haruka Omichiro Musical-Darstellerinnen, die aktuellen? Also die, aktuellen, sondern die neuen. Ich mache mich da ein bisschen unbeliebt, das weiß ich auch. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die die toll findet. Ich habe die ja jetzt auch, ich habe das Glück gehabt, die auch live zu sehen. Aha. Das müssen wir noch. Aber ich bin halt auch ein Takarasuka-Fan und wenn der Yuga Yamato vor dir steht, dann ist es halt Yuga. Ja. Leona Tatsumishi, die Taiki gespielt hat, so extrem. Also, das ist tatsächlich auch das erste Mal vorgekommen, dass mich da Haruka Michiru nicht so interessiert hat. Zu meiner Schande, muss ich gestehen, ja. Okay, das ist dann schon sehr extrem, ja. Aber ich verstehe es. Und wo ich mir immer denke, oh, stell dir vor, es hätte die Autos bei PTSM gegeben, aber naja, wir wissen ja alle, das ist nicht passiert. Okay, und die letzte Frage ist, die eigentlich eine Aufwärmfrage wäre, ist aber schon das Thema von unserer Episode. Ich bin total warm. Ja. Das Thema wäre Fandom. Wie fanst du? Oder deine Aktivitäten im Fandom, und das gibt uns, glaube ich, einen sehr guten Einblick, was im deutschen Fandom so alles vor sich geht, zumindest in der Südhalbkugel von Deutschland. Und weil ich ja nur einen kleinen Teil vom deutschen Fandom kenne, bin ich sehr froh, dass du da bist und uns da sehr, sehr viel erzählen kannst. Aber wo fangen wir da an? Wo hat es bei dir angefangen mit Fandom? Also im Prinzip war es dann sehr wichtig, als die Wiederholungen auf Viva gestartet sind. Mhm. War es schon so, dass ich das da so geguckt habe und bin dann auch erstmal so in Urlaub geflogen nach Kanada, das weiß ich noch, 2014. Mhm. Und dachte mir so, naja, das kann man sich ja angucken, das ist doch schön, wenn man dann so nach der Arbeit Zeit hat. Und habe aber insgeheim die ganze Zeit ausgerechnet, wann denn die erste Folge von Haruka Michiru kommt. und dann war es soweit und dann war es auch zu spät und ich habe, meine beste Freundin cosplayt schon ein bisschen länger und die cosplayt extrem gut. Und dann habe ich dann relativ schnell zu ihr gesagt, sag mal, Claudia, kannst du mir nicht erklären, wie man so anfängt mit Cosplay? Weil es war im Prinzip als Kind schon immer mein größter Wunsch, diese Mugen-Schuluniform zu haben. Ich liebe die über alles. Mhm, die ist sehr schön. So schön, ja. Und an die Mug, die 2005, wo wir dann, also es hat dann tatsächlich, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht Anime cosplayt, die Chibiusa gecosplayt und ich eben mein allererstes selbstgenähtes Cosplay anhatte. Und das war Mugen? Mugen Academy? Dein erstes? Und bei mir ist es so, also ich schreibe relativ viel eben, also seit 11 Jahren journalistisch. Mhm. Einfach so, wenn ich was mag, dann mag ich halt einfach drüber schreiben und das sind also zum einen Fanfictions. Ja. Ja. Und zum anderen dachte ich mir, ich möchte da irgendwie halt einfach mehr tun in der Richtung. Bei der Missy über Haruka. Wenn man die Schwelle mal überschritten hat. Aber das war ursprünglich fing es dann damit an, dass ich halt dann eben Sailor Moon Sherman gefragt habe, wo ich jetzt eben das sehr aktives Mitglied war. Ja. Brauchte nicht Hilfe. Und wir haben dann 2016 das Sailor Moon German Fanmagazin erstmals rausgegeben. Jetzt inzwischen, also demnächst erscheint die Neptun-Ausgabe, ist auch meine letzte Ausgabe als Chefredakteurin. Aha. Wir haben irgendwann dann habe ich gar nicht so viele verpasst, weil ich sehe sie am Stand von Sailor Moon German, die Magazine. Und das sah für mich aus, als ob es die schon jahrzehntelang gibt. Aber 2016, ja. Ich gut noch? Zu wissen. Wie viele kommen da? Also wie oft kommt das raus? Das erscheint oft zu ganz wichtigen, also ich sage mal zu den großen Conventions. Und schon, wir haben jetzt schon, glaube ich, auf jeden Fall 2 im Jahr veröffentlicht. Also wie gesagt, jetzt sind wir eben bei der 6. Ausgabe. Ah, gut, ja. Und bin ich gespannt, wie es dann weitergeht mit meiner Nachfolge. Dann kann ich auch mal als Leser das so erleben und nicht nur immer die Themen zusammenzustellen. Ja. Ja, okay, damit haben wir schon einen Haufen super, super Themen. Ja, wo magst du anfangen? Bisschen in die Tiefe zu gehen, also. Also ich glaube, zum Thema Fanfiction kann ich, glaube ich, auch noch erzählen, dass wir irgendwann die Century Storytime ins Leben gerufen haben. Für alle, die sich gerne Dinge anhören, da lesen wir Fanfictions vor. Da gibt es 13 Folgen, haben wir bis jetzt erstmal veröffentlicht. Wo ich eben die Makoto spreche. Für mich war Fanfictions damals halt auch sehr wichtig, als es wieder angefangen hat, eben so 2014 in den Dreh, als ich auch den Tumblr erstellt habe. Da hatte ich so ein bisschen so eine kreative, totale Blockade. Und mir hat einfach Fanfiction damals einfach geholfen, wieder kreativ zu schreiben. Sehr viel eben in die Tiefe zu gehen bei Haruka und Michiru, aber auch bei anderen Denshi und auch bei den wildesten Pairings und das hat mir wieder so ein bisschen Freude gemacht am Schreiben. Das finde ich super, dass du beides hast, dass du beides auch weiter parallel hast. Von Berufswegen schreiben und dann eben auch die Fanfiction machen, dass es nicht zwei verschiedene Welten sind, sondern dass du ja von dem einen für das andere und wahrscheinlich umgekehrt ja viel rübernimmst. Es war halt vorher eben schwierig für mich einfach. Da konnte ich nur noch journalistisch arbeiten. Ich habe das total verloren und das hat mir wirklich super viel wieder gegeben, dass ich das jetzt eben auch wieder viel verstärkter eben, ich glaube, ohne hätte ich jetzt wahrscheinlich auch mein aktuelles Buch gar nicht veröffentlicht, weil es eben auch so ein bisschen Butch-Fam-Love-Story ist, weil es einfach mich unglaublich inspiriert hat, wieder durch das Fandom einfach wieder auch die Liebe zum Schreiben zu entdecken. Super, ja, ich habe so ein breites Grinsen jetzt auf dem Gesicht, weil ich finde das so klasse. Ja, und ich glaube, also Nähen ist ja für mich auch super entspannt. Also ich finde, Fandom hat mir da, also Sailor Moon hat mir da sehr viel gegeben, einfach um mich auch weiterzuentwickeln in einer gewissen Art und Weise. Und ja. Und dann natürlich war jetzt die große Krönung jetzt eben bei der Animagic unser Auftritt eben Yume Musical und Sailor Moon German zum Musical-Jubiläum und das ist auf jeden Fall ein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist eben. Ja, das war ein Schock im positiven Sinne, dass Yume wiederkommt und dich dann zu finden auf Tumblr mit dem Auftritt und dann war klar, ich muss dich fragen, ob du in den Podcast kommst. Und das war jetzt auch zeitlich sehr nah beieinander, dass ich dich überhaupt gesehen habe auf dem Artbook-Tag. Und ja, und ich habe Yume verpasst. Die haben aufgehört ein Jahr, bevor wir angefangen haben, auf Conventions zu gehen. Und damit PTSMs Stück. Ich habe noch die viele Darstellerinnen noch getroffen und gesehen und ein paar Worte gewechselt und das war schon klasse. Ich habe manchmal auch geschafft, noch sie haben ja noch so gesungen als Ongaku no Kara und das habe ich mir manchmal auch geschafft anzuhören. Nicht immer, weil als Helfer hat man nicht immer dann Zeit, wenn man die vielen, vielen Dinge, die man sehen will. Normalerweise schon, aber es eben nicht immer. Und jetzt kommt wieder Yume und das war für mich war Yume der Einstieg in Seramyo, weil die auf Deutsch gesungenen Lieder für mich plötzlich den emotionalen Zugang eröffnet haben. Das war schon sehr, sehr schön. Es waren ja nicht viele, aber es war so 1-2 Lieder für mich, die das, ja vor allem die in der PGSM-Eigenversion. Und ich hatte vorher Sachen von Seramyo gesehen, aber merkwürdige Dinge einfach angeklickt. Und das war für mich der Moment, wo ich sagte, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall ein paar von diesen Sachen näher kennenlernen. Und kurz darauf, also ein paar Jahre, relativ bald darauf sind die neuen Muse gekommen. Und die waren ja dann auch nochmal richtig klasse. Ja. Ja. Aber für mich war Jume der Einstieg in Ceramio so Ach, das ist richtig. lustig. Ja, Ja. ich habe halt, was ich halt sehr liebe, ist natürlich, also dass Jume halt viele erstmal selber Stücke eben damals schon gemacht hat und dann ja eben das letzte große Stück war eben zu Usagis Geburtstag. Und einfach diesen Aspekt, einfach eine neue Geschichte zu haben, Ja. das ist mir halt extrem wichtig. Ich glaube, jeder, der Fanfiction schreibt oder einfach auch mal Fanarts macht, die, glaube ich, in eine andere Richtung gehen oder irgendwas macht, was halt eben nicht stur irgendwie eben fünf Arcs und das ist es ist, der Nein. weiß, glaube ich, was ich meine. Ich Ja. will neue Geschichten. Ja, Ja, ich will eben. wissen, Das ist das Sensi sind Sch älter, ziehen sich also jetzt Klamotten von heute an. So, das ist, was mich halt extrem interessiert. Deswegen, ja, bin ich selber auch total Fangirl bei der Show gewesen, weil ich mir einfach nur dachte, oh mein Gott, das sieht alles so toll aus und Ja, ja. ja. Ja, für mich, wenn es richtige Menschen sind, hat inzwischen für mich nochmal einen extra Reiz einfach. Das gilt sowohl für die Live-Action-Serie wie auch für die Ceramios. Das gibt den Figuren extra Dimensionen, dadurch, dass man auch verschiedene Darstellerinnen hat in den Ceramios und jedes Mal entdeckt man eine neue Facette. Das ist schon klasse, ja. Das stimmt, Und ja. eben gerade weil Ceramio viel neue Geschichten erzählt hat und viele Dinge kombiniert hat, die vorher nicht zusammengekommen sind. Und so viele Überraschungen. Und ich habe auch, ich dachte mir, nach so vielen Jahren Tumblr weiß ich ungefähr, was mich erwartet in Ceramio. Und dann sind Dinge Ja. gekommen und ich war nicht vorbereitet. Niemand ist darauf vorbereitet. Es Ich sag, komplette wie es ist, Musicals, wenn die ich nicht. mich kalt erwischt haben. Im positiven und Also, negativen Sinne. wenn ich nicht gewusst hätte, da ist Nao dabei, und wenn ich nicht eben Fotos gesehen hätte, hätte ich das, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht so schnell gepackt. Einfach nur diese großen Glitzerkostüme. Und sich einfach Ja. nur denkt, warum? Und so. Ich Und liebe sie. das, ja, genau. So, also, ja, der erste Ja. Schock, den, glaube ich, hat jeder. Nein, ich liebe es, wenn viel passiert an den Kostümen, vor allem wenn ich es nur sehen muss, wenn ich es häkeln soll oder irgendwie auf eine andere Art und Weise reproduzieren, dann fange ich schon an, diese vielen Details sehr, sehr viel kritischer zu sehen. Ich habe sehr viele Amigurumis gemacht und inzwischen, wenn ich schon daran denke, wieder ein Sailor Moon, vor allem eine Senshi zu machen, und ich denke mir, nochmal schleifen und noch eine Schleife und nochmal streifen und was noch alles, und dann ziehe ich das Projekt schon wieder ein bisschen in Zweifel. Aber letzten Endes, irgendeine habe ich dann doch meistens wieder angefangen. Aber das mag ich auch. Also, die Live-Action-Schiene in der Fernsehserie haben das, was ich finde, was im Musical eigentlich passieren sollte. Einfach nochmal massiv viel Details. Ja, das Es stimmt. gibt. Ja. Warum grau? Ich meine. Ja, das fand ich schon auch. Also das mag ich. Ich mag es schon, wenn die Kostüme, wenn die Kostüme viel Liebe drinsteckt. Auch Queen Beryl hat viele tolle Varianten. Und natürlich Ja. die neue Beryl mit ihrer Rüstung. Mit Ja. Kettenhemd und Panzer. Das ist die wahrscheinlich das Einzige, wenn ich jemals ein Sailor Moon Cosplay nochmal mache, wird es das sein. Wenn ich so wahnsinnig bin und mir nochmal so viele Details antun will. Aber das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also bisher habe ich nur einen Yoma gemacht, weil ich bin nicht mehr 15. Und bei den generell gibt es sehr wenig Figuren, wo ich sage, ja, das muss ich unbedingt mal gewesen sein. Es gibt sehr viele interessante Männer, aber wenig finde ich die erwachsenen Frauen. Bei den Bösewichten gibt es wenige, wo ich sage, die möchte ich mal sein. Aber Queen Beryl, die ist einfach, sie ist Ich cosplay ja im klasse. Prinzip. Mein Ziel ist es ja eigentlich nur, alles zu cosplayen, was Michiru jemals anhat. Okay. Ambitioniert ist, aber. Wie viele hast du? Wie viele Michiru-Varianten? Wie viele hast du gecosplayt? Was schätzt du? Ich habe drei Schuluniformen, ein Café-Outfit, ein Fugo. Ich habe immer mal so wieder so One-Offs auch für den Blog gemacht, also einfach mal so dieses schreckliche Outfit aus dem Special oder so. Das gibt es so gesehen nicht. Das habe ich nur einmal für ein Foto gestylt. Okay. Ja, wie hast du die Streifen gemacht Technikerin, dass ich gelogen habe, aber ich wollte eigentlich bei immer noch die Venus Okay. Fuku nähen, weil ich den Stoff da habe. Also Okay. irgendwann ist Venus probably gonna happen, aber Ja. Wie hast du die Streifen gemacht für die Mugen Academy Sachen? Weil ich halte jede einzelne Cosplayerin an, die Mugen Academy anhat und frage nach den Streifen. Und das ist super, was die Leute alles machen. Aber wie hast du es gemacht? Also, Es gibt ja so viele Techniken und ich ja. glaube ungefähr danach habe ich da dann auch eine Freundin von mir von Tumblr auch, glaube ich, dann die Technik angewendet, wo ich mir dachte, so gemacht hätte das schlauer gewesen. Aber ich habe tatsächlich einfach nur einen Karo-Stoff bestellt, den ich hübsch fand. Und Okay. ich habe auch eine Hose in einem ähnlichen Stoff, deswegen, wo ich dann immer so ein bisschen zu ein auf, ich habe jetzt Harukos Hose hab an, Ja. mach. Das ist tatsächlich einfach, weil ich mir dachte, naja, es ist ja im Endeffekt Karo-Stoff, also Ja, nee, das ist eine gute Lösung. normalen Karo-Stoff. Ja. Ja, weil es ist dieses sehr große Karo und ich habe schon gemalt, genäht und alles Mögliche gesehen. Alles Mögliche. Ja. Ja, wir haben immer inzwischen, wir haben ein paar, weil wir oft als Familie und Gruppe auf die Conventions gehen. Wir hatten ein Sailor Moon Gruppencosplay, zwei Tuxedo-Maske und ein Yoma. Und inzwischen sind wir Gruppen von Pokémon-Evolutionen durch die verschiedenen Stadien. Aber das gibt Sailor Moon, gibt für uns im Moment noch keine gute Gruppenidee her. Meine Nähkenntnisse sind auch sehr, sag ich mal, einfach. Es muss viel verzeihen. Und die, ich finde, die Sailor Moon Cosplays verzeihen einem nicht ganz so viel. Aber ich sehe so viele verschiedene Varianten, wie die Falten gelegt werden, wie der Body gemacht ist. Es ist super. Jedes Mal, wenn ich was sehe, was noch keiner gemacht hat, super. Dann bin ich immer sofort begeistert. Ja, heuer auf der Animuk habe ich ja eine ganz tolle, da habe ich Disney-Prinzessinnen als Sailor Squad gesehen. Das war auch ziemlich cool. Also, Ich habe sie das nicht in gibt schon. Persona gesehen, aber ich habe so viele Bilder gesehen. Ja. Sehr, sehr schön. Darf ich noch zum Thema Seramu und Yume fragen, Na klar. Das ist wie du niemand drauf. dazu gekommen bist? Ich habe im Prinzip während dem Musical eben 2015, 2016 lief, ein bisschen hinter der Bühne geholfen, ein bisschen gefilmt. Und bin dann aber einfach jetzt gefragt worden im März und war dann die glücklichste Person auf der Welt. Ja, das war wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und noch dazu Ja. eben als Neptun. Ja. Weil wir eben, Garo und Michi haben ja quasi in München trainiert. Wir hatten quasi München-Trainings, wir haben quasi zum Teil separat trainiert, wie es, was man auf Instagram übrigens unter Sailor War 2018 gut verfolgen kann, nachverfolgen kann. Und dann erst zum Schluss zusammengeschlossen im Gruppentraining. Und das war einfach der Hammer. Ja. Es war leider Es sehr, sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag, als wir da aufgedreht sind. Es war wirklich. Ich sage jetzt mal, ich habe mich schon ein bisschen gefühlt, als ob ich in Japan auftreten muss, was ja auch gerade in diese Heatwave gibt, ja. Sorry Leute, technisches Problem. Conventions. Wir haben Conventions jetzt erwähnt, wo du aufgetreten bist oder gecosplayt hast, aber ich würde gerne dir fragen, auf welche Conventions du gegangen bist und gehst. Und was so für dich der Charakter der verschiedenen Conventions ist, für ein speziell als Sailor Moon-Fan. Es ist tatsächlich, ich finde es immer wieder erstaunlich, weil man kann es gar nicht vorhersagen, ob man viele oder wenige Cosplayer sieht. Es ist, was Sailor Moon betrifft, außer natürlich, man hat sich was ausgemacht im Vorfeld mit einer Gruppe. Es gab natürlich jetzt, als diese Buben wieder losging, durch jetzt Crystal und es liefen die Wiederholungen, hat man schon gemerkt, da kam wieder was, es war vorher nicht so viel. Und dann kam wieder was und dann ist es zum Teil wieder abgeebbt. Es kommt natürlich auch darauf an, gibt es irgendein Special-Programm auf den Conventions. dann zum Beispiel natürlich bei der Animatic war das jetzt, war es eigentlich im Prinzip voll mit Sailor Moon Cosplayern und das ist einfach auch richtig, richtig schön. Ja. Ja. Aber klar, bei so einer Comic-Con, also ich gehe gerne auch mal auf die Comic-Con und da sieht man dann so, dann bin ich und eine Freundin von mir so die Einzigen. Echt? Leider. Klar, aber ist natürlich auch, weil der Fokus ein bisschen auf Comic ist. Aber ja. Andererseits wird man erkannt und die Leute freuen sich. Also ich glaube, man sollte sich nicht davon abhalten lassen, weil sie denken, oh, ich würde das aber trotzdem gerne cosplayen. Ja. Und ich glaube auch, wenn man einfach, es gibt einfach viele kleine und viele große Conventions in Deutschland. Wenn man die Möglichkeit hat, sich das auszusuchen, kann man sich natürlich auch einfach überlegen, aber was möchte ich lieber? Möchte ich wirklich gerne so eine gemütliche kleine Hausfrau, wie zum Beispiel die Anime-Messe hat zum Beispiel klein angefangen, war super gemütlich, super nett. Oder will ich wirklich so eine riesige Kunde wie Animagic? Glaube ich, wirklich davon abhängig, was man selber möchte. Ich bin halt hauptsächlich in München, weil ich hierher bin. Und bin halt mit Yume halt viel rumgekommen. Und gehe gerne auf die Konichi, die mag ich auch extrem gerne. Und suche im Prinzip immer nach der schönsten Fotokulisse. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die einfach nur einkaufen. Ich glaube, das ist auch jeder anders, was es sich selber, jeder geht. Manche gehen gerne in Workshops, manche nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich davon abhängig, welcher Typ man ist. Ne? Ja. Ja, wir kennen ja nur die Animuk und da hat man viel geboten. Und ich denke, man fängt in der einen Sache an. Für mich war es am Anfang das Fotografieren und Kennenlernen von verschiedenen Cosplayern und Leuten, einfach nur mal sehen, hinkommen, die Stimmung. Ich bin schon happy, wenn ich hinkomme und sehe viele Leute in irgendeinem Cosplay. Die sind alle so schön. Und wirklich alle, ich habe keinen, und dann mit der Zeit entdeckt man neue Dinge, die Musicals, die Fan-Musicals waren die große Entdeckung für uns. Für viele Jahre haben wir die immer mindestens eins geschaut und dadurch habe ich auch neue Sachen kennengelernt. Und dann irgendwann habe ich Workshops gemacht, irgendwann habe ich Workshops gegeben. Mich wundert immer, dass die Leute ein Plüschi machen wollen, wenn ich denke, ihr könntet in derselben Zeit von eurer Serie ein... eine Show sehen oder euch rumtreiben oder aber sie kommen und machen ein Plüschi und das ist natürlich, das wundert mich immer. Ich mache Plüschis, ich weiß warum, aber dass die anderen das auch machen, ist immer erstaunlich, weil ich denke, ja, ich beim ersten Mal dachte ich, okay, es hat angefangen zu regnen, die wollen alle ins Trockene, aber nein, die wollen ein Plüschi machen. Und ja, ich denke, das ist auch so, wenn man zum ersten Mal auf eine Convention geht, auf sich zukommen lassen, sehen, was es gibt und dann sehen, was einem gefällt. Ja. Und dazu kann auch Rusty was sagen, der auch seit 2011 auf die Animuk mitgeht und auch einige neue Sachen da entdeckt hat. Ja, 2011 sind wir so das erste Mal zur Animuk gegangen. Das hat sich dann über die Jahre bewährt. Wir hatten unterschiedliche Kostüme. Meistens waren wir so mit Sailor Moon war es natürlich. Und Kamen Rider? Hatten wir auch noch. Das war Familien-Cosplay. Kamen Rider Kiwa. Ja. Ja. Also wir hatten unterschiedliche Cosplays über die Jahre. Und Miraculous Ladybug. Da war ich nicht dabei. Nur das war das Aktuelle jetzt. Ja. Aber was ich sagen wollte war, irgendwann hat, wann hast du angefangen? Was? Irgendwann Helfer? Hat meine Mutter angefangen, Helfer zu sein. Ja. Das war in etwa... Das war schon im zweiten oder dritten Jahr, wo ich gemerkt habe, man kann Helfer sein. Ich wusste das gar nicht. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht wusste. Ich wusste, dass man Gopher sein kann. Aber das ist, ja, aber generell, ne, dass auf der Animuk Helfer gesucht werden, dachte ich mir, oh, klasse. Und dann habe ich mal einen Tag Helfer gemacht und war Springerin und habe alle möglichen Dinge kennengelernt und dann bin ich, das war klasse und seither bin ich eigentlich jedes Jahr sage ich mache dieses Jahr keine 3 Tage und dann mache ich wieder 3 Tage. Nächstes Jahr mache ich aber bestimmt nicht mehr alle Tage, sondern weil ich ja die Workshops auch noch habe, irgendwann könnte man ja auch sich ein bisschen, aber es ist schön Helfer zu sein, ich mag es. Ja, und irgendwann bin ich dann auch auf die Idee gekommen, ich glaube, da war ich noch nicht alt genug. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich alt genug bin, werde ich auch helfen. Und das habe ich dann glaube ich, zuerst nur für einen Tag oder gemacht. Ja. Und letztes Mal habe ich sogar für 2 Tage gemacht und ich war in der Garderobe und man sieht schon einiges, aber das ist echt abhängig, zu welcher Uhrzeit man da ist. Wenn man zu den Uhrzeiten ist, wo wenig los ist, man sieht zwar gut durch, im Foyer sieht man natürlich einiges, aber ich habe nicht ganz so viel mitgekriegt irgendwie, wenn man an der Garderobe ist. Ich meine, ich war dann die meiste Zeit auch woanders, weil ich, die Garderobe war relativ gut besetzt, ich habe nicht so viele Stunden arbeiten müssen. Deswegen war ich meistens woanders oder so. Ich habe mir auch meistens entweder eine Show angeschaut oder ich war im Games Room. Aber ja. es war auch sehr interessant, weil ich mochte die Atmosphäre, im Helferzimmer ziemlich. Weil da war niemand wirklich unfreundlich. Und das war sehr angenehm zumindest als Helfer. Und ich konnte immer noch zwischen den Stunden mit meinem Cosplay rumrennen und Fotos machen. Das war dann allerdings meistens. Ja, das wird schon langsam so. Wir müssen richtig einen Plan haben, wer wann Zeit hat, um was zusammen, damit wir noch was Gemeinsames machen. Aber das hat bisher ganz gut geklappt. Das Essen ist super, wenn jemand Helfer sein möchte. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Und ja, ich war nicht auf der Comic-Con bisher, obwohl ja bei uns auch in Süddeutschland ganz gut erreichbar ist. Weil ich fand es so, man weiß nicht wirklich, man geht rein, ich bin nicht so wirklich in der Comic-Sache drin und ich wusste auch vor allem nicht, was kommt da jetzt eigentlich? Also was ich weiß, dass die sehr beliebt ist. Also ja. Ich habe das in meiner Schule gemerkt, da gab es einige, die da hingegangen sind. Also es scheint schon sehr beliebt zu sein. Weil... alle möglichen Leute. Ich glaube, ich habe alles Mögliche auch gesehen irgendwie. Weil ich gerade waren auch welche. Okay, also für alle, die nicht oder nicht oft auf Conventions gehen, würde ich jetzt gerne, dass wir einfach mal alles aufzählen, was man als Sailor Moon-Fan auf einer Convention oder auf verschiedenen Conventions so alles machen kann. Ja, Fotos, genau. Von anderen Cosplayern oder generell von allem, was es gibt an Ausstellungsstücken. Ja, man kann auftreten so wie du oder sich Auftritte anschauen, so wie ich. Oder zum Beispiel es gibt ja auch die World Cosplay Summits, es gibt ja verschiedene Wettbewerbe. Ja. Da könnte man, wenn man soweit ist, auch competen oder auch auftreten. Und man kann natürlich ganz viel einkaufen für sein Cosplay oder für seine Vitrine. Ja. Es gibt tolle Workshops. Ja. Ja, genau. Und es gibt auch Schreibworkshops von ganz tollen Leuten. Ja, ich habe auch mal einen ganz tollen Aquarell-Workshop gemacht und alles Mögliche. Die verschiedenen Conventions bieten immer viele tolle Sachen an. Es gibt viele Cosplay-Workshops natürlich auf den Conventions. Es gibt Fanart, es gibt die es gibt immer viele Zeichner und Zeichnerinnen, die einen Stand haben und die zeichnen auf Anfrage einem schönen Dinge und auch gerne was von Sailor Moon. Das liebe ich. Ich habe bei meinem ersten Convention gesehen, die haben ein Buch und da schreiben die Leute was rein und man kann auch was reinzeichnen lassen. Also habe ich am nächsten Tag ein Buch mitgebracht. Und das ist eins von meinen allerliebsten Convention-Hobbys. Wir lassen unsere Cosplays zeichnen und danach kommt immer was von Sailor Moon. Und oft auch, wenn man kann die Synchronsprecher hören. Ich lasse nämlich oft die Figuren zeichnen von den Synchronsprechern, weil ich jedes Jahr vergesse, dass ja die Veranstalter wunderschöne Autogrammkarten drucken lassen und ich immer denke, oh, ich habe kein Bild, ich habe kein Material und dann lasse ich es zeichnen und dann stellt sich raus, ja. Ich hätte es kriegen können, aber so ist es natürlich auch schön, eine Zeichnung signieren zu lassen. Und man kann wirklich viele Synchronsprecherinnen und Sprecher in den Panels hören mit ihnen. Man kann ein Autogramm kriegen, 1-2 Sätze wechseln, wenn man schnell ist. Oder in den Panels Fragen stellen. Überhaupt Panels, auch generell. Es gibt auch Fan-Panels, wo man sich über alle möglichen Themen informieren, diskutieren kann. Ja, was gibt's noch? Es gibt auch manchmal Fan-Treffen für die Fotos. Ja. Für großen Sailor Moon-Fan-Treffen. Ja. Und ich glaube, einfach Austausch ist einfach sehr wichtig. Und Ja. das ist, ich glaube, wir haben da die wichtigsten Sachen auf jeden Fall schon Ja. zusammengesammelt. Ja, man kann so viele Sachen machen. Man kann auch, ich habe, habe ich einen Fan-Comic von Sailor Moon gekauft? Ich bin mir fast Stimmt, sicher. ja, da gibt es Die natürlich gibt's auch auch, ja, ganz, ganz online tolle Sachen. gekauft. Also ist natürlich immer davon abhängig, wer da ist, wer zu Gast Ja, ist. Klar, ja. ich liebe ja auch Bring and Buy, weil da findet man ja auch oft wirklich Ja. Raritäten, entweder aus Japan oder aus den Ja. 90ern oder wirklich. Da habe ich jetzt auch mein Patenkind auch jetzt versuche ich, die gerade ranzuführen Ja. durch Bring and Buy, schätze. Das ist Also, sehr ein sehr nobles Unternehmen. finde ich auch, selbstlos, Ja. wie Ja, was man auf eBay ich bin. nicht findet oder nicht, kann man dort immer noch auf den Bring and Buy Flohmärkten versuchen zu Ja. kriegen. Man muss aber gute Nerven haben, weil der Andrang ist riesig und auch Glück Das haben, dass es stimmt. in dem Moment noch Ja. da ist. Aber Ja. ich hab Sailor Moon Zahnbürsten gekauft beim Bring and Buy. Die habe ich noch Ja. nie gesehen. Und das war noch in meinem Budget und dann musste ich sie haben. Das habe ich irgendwie verpasst, oder? Weil ich krieg eigentlich immer mit, was du so auf dem Bring and Buy kaufst. Ja, aber die habe Wo ich. sind die eigentlich? Ja, ich habe eine Kiste. Ich habe mehrere Kisten für meine Sammlung und die sind in einer von den Kisten. Wollte gerade sagen, in Figürchen. Benutzung sind die nicht, gell? Einen, ja, nein, die werden nicht benutzt, natürlich nicht. Die sind Nee. nur, weil Sailor Moon drauf ist. Ich liebe es, kleine Dinge zu sammeln oder verrückte Dinge oder, ja. Auch, man sieht auch, was es gibt, auch wenn man es nicht kauft. Man sieht, was es für Merch gibt. Das sieht man natürlich auch im Internet. Und man kann es auf Tumblr sehen oder auf eBay, aber man sieht es eben dann auch mal in Persona und live. Und was die Das Leute alles für Sachen, also das ist noch ein Cosplay-Thema, aber ich würde sagen, die Cosplay-Props, das ist auch noch ein tolles Thema, was die Leute alles machen für für Cosplay. Wenn ich einen Pluto-Stab sehe oder die Sailor Saturn-Lanze, dann schmelze ich erstmal weg. Und dann gucke ich mir an, wie haben die das gemacht? Die müssen es ja auch Das stimmt. transportieren können. Und dann stelle ich Ja. Fragen und so lernt man viel über Techniken auch. Die Leute machen Sachen mit Fiberglas und dann beleuchtet und alles Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und das lasse ich mir sehr gerne was erklären. Das machen die Leute auch wirklich gerne, wenn sie Zeit haben, über ihr Cosplay sprechen oder generell sprechen. Über solche Fragen. Ja, also kann man nur wärmstens empfehlen. Okay, wenn man sonst das Fandom nicht kennt als Sailor Moon Fan und Anfänger, wo würdest du empfehlen, hinzugehen und was sich anzuschauen? Also ich glaube, was einem einfach am besten liegt, also wenn man einfach schreibt, gibt es ja wirklich genug Fanfiction in deutsch und Ja. englisch.de oder Netz Ja. oder eben Tumblr ist sowieso immer gut. Ja. Ich glaube, oder wenn man eben lieber malt, einfach erstmal natürlich produzieren, raushauen, aber Ja. auch wenn man vielleicht eben das gar nicht möchte oder sich noch nicht traut, einfach die man toll findet, einfach auch ansprechen. Also ich habe einfach über Tumblr unglaublich viele Freundschaften geschlossen. Es gilt auch für Cosplay, das gilt im Prinzip auch natürlich für Basteln. Also ne, es ist im Prinzip Ja. für alle, wer einfach nur einfach gern sammelt, der kann sich entweder seine Sammlung präsentieren und darüber Kontakte knüpfen oder halt sprechen. Also Ja. durchs Internet ist es ja inzwischen einfach möglich. Also wer quasi gar nicht zu weit weg von der Convention ist, heißt ja nicht automatisch, dass er da nicht mitmachen darf im Fandom. Ja, und Conventions Ich sind, glaube, man muss die Zeit, wir sind das Geld alles haben, die offene, Gelegenheit. freundliche Ja. Leute. Man kann viel online machen. Und vor Genau. allem, wenn man erstmal die Schwelle überschritten hat vom Konsumieren zum irgendwas machen. Zeichnen, Ja. Schreiben, Handarbeiten, Basteln, Kostümbau. Wenn man die Schwelle überschritten hat, das ist der Punkt ohne Wiederkehr. Das öffnet einem so viele Dinge. Gerade wenn man so ein Interesse hat wie Zeichnen oder was machen. Da findet man die Leute, die, ja, findet man auf einmal eine ganze Menge wirklich netter Leute, die einem gerne was anschauen und kommentieren, die einem gerne was zeigen. sich über Kommentare freuen. Und das Online-Fandom, da gilt eben wie alles, was man online macht. Man muss sich schon ein bisschen umschauen. Es gibt natürlich auch die Dinge, wo man sagt, wenn man es nicht haben muss, dann macht man es nicht. Es gibt, ja, es gelten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Fandoms sind generell freundlich, aber nicht immer, weil alles, was einem sehr am Herzen liegt, kann die Leute auch mal sehr aufregen zwischendurch. Aber also auf den Conventions selber habe ich nur positive Erfahrungen gemacht, zu 100%, kann ich wirklich sagen. Und online, wie gesagt, da gibt es diese und jene, aber ich kann nur ermutigen, kommt online und redet mit uns und schaut, schaut, was ihr vorfindet. Gut, dann zum Schluss würde ich einfach nochmal ganz allgemein fragen, weil ja, wir ja eine Fandom-Folge machen. Und Fandom würde ich als alles bezeichnen, wo man mal Kontakt zu einem anderen Fan aufnimmt. Sobald man zwei Fans hat, ist man ein Fandom. Man kann auch alleine ein Fandom sein, solange man was hat, was man toll findet. Ich glaube, alleine ist man Fan. Aber ja, also sobald es anfängt, Kreise zu ziehen, also wenn man so lange eine Serie schaut, genau. Aber sobald man die Nase einen Schritt aus dem Originalmaterial rausnimmt, warum Fandom? Wir sind jetzt auch schon längere Zeit im Fandom. Warum? Also ich glaube, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich erstmal unglaublich dankbar bin. Ja. Was meine Kreativität betrifft und dass es mich immer wieder fordert, dass ich wahnsinnig viel über Schreiben gelernt habe, viel über einfach auch darstellerisch auch diesen Aspekt wieder in meinem Leben zu haben, den ich ihn einfach auch eine Zeit lang gar nicht hatte. Mhm. Und was einfach Zwischenmenschliches betrifft, habe ich einfach sowohl in Deutschland, aber auch halt eigentlich auf der ganzen Welt ganz tolle Freundschaften geschlossen und tolle Menschen kennengelernt. Und meine Beziehung gäbe es sonst auch nicht. Also ich bin Sailor Moon oder Hooker mit Shiro sehr, sehr dankbar für alles. Okay, ja. Und genau. deswegen Fandom. Ja. Ja. Oh, das ist echt süß. Ich wusste das gar nicht. Ja. Gruß, auf jeden Fall grüßen. Ja. <Gell. lacht> Ja, ich denke auch Fandom, es eröffnet einem einfach so viele Dinge, Menschen und Kenntnisse und Fähigkeiten und auch Ideen, die vielen verschiedenen Zugänge, gerade wenn ein Fandom groß ist, so wie Sailor Moon, so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Interpretationen, so viele verschiedene Dinge. Auch in Fanfiction, was es alles für Genres gibt, die ich vorher nicht kannte, was alles, wie experimentell die Leute sind mit ihren Schreibereien, das hat mich unglaublich befreit, weil ich immer so in diesen epischen Werken stecken geblieben bin und gesehen habe, es gibt Leute, die schreiben 100 Worte und sind fertig. Da war ich auch fertig, als ich das gesehen habe. Aber das ist sehr befreiend und Fandom ist gerade Sailor Moon Fandom, ich bin seit 30 Jahren in verschiedenen Fandoms unterwegs. Manche kommen und gehen und das Sailor Moon Fandom ist mit allen Höhen und Tiefen doch geblieben, weil es mich da immer wieder hinzieht und weil es immer wieder gute Dinge in mein Leben gebracht hat. Ja. Das ist doch schön. Okay, Simone, so viel für heute. Wo findet man dich online, wenn man dich finden möchte? Und wo findet man deine Bücher? Also, ihr findet auf Tumblr mich unter How Many Heartaches, wo es meine ganzen Fanfictions gibt und auch Cosplay-Bilder und Berichte von Conventions. Kommt, Bilder an. Super. Und auf Twitter bin ich als Teaseret unterwegs, wo ich auch, und bei Instagram auch unter How Many Heartaches, wo ich eben viel auch poste, wenn es einen neuen Artikel von mir gibt oder auch wenn es irgendwas in Sachen Bücher gibt. Also ihr findet meine Bücher in jedem Amazon, wo man Bücher kaufen kann, ohne Schleichwerbung machen zu wollen.